1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute wieder eine offene Show, also eine freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der kann sich melden unter 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe, eure Themen. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Melanie und Melanie ist 21. Hallo Melanie. Ja, hallo Domian. Melanie, hallo. Hallo, oh, ich bin ganz aufgeregt. Uiuiui, das wird gleich vergehen, ich sag's dir. Ich hoffe. So, was ist das Thema? Über was reden wir beide? Über Liebeskummer. Ach du lieber Gott, du Arme. Hast du Liebeskummer? Ich hatte auch schon mal das gleiche Thema bei dir in der Sendung, da war ich auch schon mal da, das war Ende 2006. Also schon eine ganze Weile her. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich jetzt erstmal nicht. Aber auf jeden Fall das ähnliche Thema. Und zwar habe ich eine junge Frau kennengelernt im Internet. Mhm. Und der Kontakt ist auch ganz seriös entstanden. Mhm. Über eine Beratungsseite. Über eine Beratungsseite? Ja, genau. Weil ich damals halt viele private Probleme hatte, sag ich mal. Mhm. Und habe mir halt Hilfe im Internet gesucht, weil es gibt ja ganz viele Möglichkeiten dort. Ja. Habe dann mein Problem geschildert und da sind dann so auch, ich Anführungsstrichen, Experten, die halt versuchen zu helfen über Internet, ne? Mhm. Und eigentlich ist es auf diesen Seiten auch verboten, private Kontakte auszutauschen. Ja. Aber wir waren dann irgendwann so weit, dass wir dann private Handynummern und E-Mail-Adressen ausgetauscht haben. Achso, mit der Person, die dich angeblich beraten hat. Genau. Ach so. Also wie gesagt, ganz seriös entstanden der Kontakt. Ja. Wie alt ist denn die Person, die dich beraten hat? Sie ist jetzt 33. Ja? Ist das eine Psychologin oder ist das alles Fake da? Nein, das ist kein Fact. Das ist eine ganz seriöse Seite. Ja. Sie ist ursprünglich Heilpraktikerin. Man kann das halt ehrenamtlich machen. Okay, verstehe. Alles klar. Mhm. Also schon kein Fake. Das ist absolut nicht. Ja. Jetzt habt ihr beiden euch kennengelernt. Ja, also mehr oder weniger. Also wir haben wirklich bis jetzt nur über Internet. Wir haben einmal telefoniert. Ach so. Und das war's. Ach so. Wie lange läuft das jetzt schon? 4 Jahre schon. 4 Jahre? Ja. Das klingt alles total verrückt. 4 Jahre? Du bist 21. Ja, ich war 17, ja. Seitdem telefonierst du und chattest mit dieser Frau? Erst einmal telefoniert. Das war auch der Grund. Damals war es so, da war ich 17, da habe ich angerufen, da kannten wir uns ein Jahr. Da hast du mir geraten, mit ihr zu telefonieren. Weil, ja, allerdings. Gesagt, ja, weil wir kannten uns ein Jahr, wir haben nur SMS geschrieben und Mails. Ja. Da habe ich wahrscheinlich damals schon gesagt, ein Jahr schon, habe ich da wahrscheinlich gesagt. Du hast gesagt, dran an den Speck. genau. Aber jetzt sage ich 4 Jahre. Ja, das ist ja das Problem. Also es ist halt so, dass sie auch nichts weiß von dem, was ich für sie empfinde, weil ich habe mich wirklich richtig verliebt und meine Gefühle sind sehr intensiv und die täuschen mich auch nicht. Achso, du hast ja nie eine Liebeserklärung geschrieben. Bis heute Abend. Wie aufregend. Bis heute Abend? Gerade eben geschrieben? Ja, also nicht ganz so halb. Oh, ich bin auch ganz hin und weg. Nach 4 Jahren einer Person, nachdem du 4 Jahre mit einer Person nicht zusammen bist, sondern dich mit der abgibst, im weitesten Sinne des Wortes, hast du eine Liebeserklärung geschrieben? Keine direkte Liebeserklärung. Wie ich dich kenne, hast du es sehr vorsichtig ausgedrückt. Sehr, sehr vorsichtig. Nämlich, ich habe nicht geschrieben, ich liebe dich. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Möglichkeit, die SMS vorzulesen, ich weiß es nicht. Ja, lies mal eben vor. Ja, weil ich wollte den Kontakt dann abbrechen, weil ich weiß, dass es mich unglücklich macht. Ich guck mal kurz nach der SMS, kleinen Moment, dauert einen kleinen Moment. Ich gehe mal davon aus, dass die auch nicht so ganz lang sein wird. Nach 4 Jahren. Okay, ich habe geschrieben, Süße, muss dir was sehr Wichtiges sagen, was mir zugleich auch sehr schwer fällt. Ja. Vielleicht ist es per SMS auch unpersönlich, aber für mich ist es gerade einfacher so. Ich möchte dir einfach nur sagen, dass ich diesen Kontakt zwischen uns sehr gerne aufrecht halten würde, ich es aber leider nicht mehr kann, aus ganz bestimmten Gründen. Das Ganze ist für mich an der Grenze zwischen etwas, das mir gut tut und zugleich auch wehtut. Wehtut, weil du mir mehr bedeutest als zum Beispiel ich dir, weil ich dich vermisse und du mich, so blöd das auch klingen mag, irgendwo verrückt machst. Ich weiß, die Lösung, den Kontakt gleich abzubrechen, ist vielleicht auch sehr radikal, aber es ist besser so. Ich muss dich mal aus meinem blöden Schädel kriegen. Ich weiß auch, das alles klingt total suspekt, aber kann es dir nicht anders erklären. Sorry, Süße, aber hoffe, du verstehst so halbwegs. Ich wünsche dir für deine Zukunft von Herzen alles, alles Gute. Auch wenn du in Zukunft nichts mehr von mir hören wirst, weißt du hoffentlich, dass ich dich sehr schätze. Ja, ja, ist ja klar. Jetzt wartest du natürlich gespannt wie ein Flitzebogen auf eine Reaktion. Ja, also eigentlich, wenn man diese SMS genau liest, kann man deuten, dass ich was für sie empfinde. Sehr lang ja, aufgebaut. Ja, auch wieder sehr verwurstelt und andeutungsweise formuliert. Ja, andeutungsweise, und, weil ich wollte jetzt nicht da sofort sie da überrumpeln und sagen, natürlich nicht, verstehe ich. Nach 4 Jahren würde ich es auch nicht sofort machen. Da muss man mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Du bist aber ja auch krass. Da traust du dich mal, das mal endlich vielleicht so verschwommen zu sagen. Und da machst du auch gleich in einem Atemzug Schluss. Lieber Himmel, mach doch erstmal ab, wie die reagiert. Das Problem ist halt, dass ich mich 4 Jahre rumquäle. Dass ich seit 4 Jahren Single bin, dass ich niemand anderes an mich ranlasse, weil ich nur an sie denke. Kennst du die denn? Weißt du überhaupt, wie die aussieht? Ja, ich habe ein Bild von ihr. Ja. Und das ist hoffentlich auch ein echtes Bild. Ja. Ich google sie. Ich habe eine Zeit lang, glaube ich, sie jeden Tag gegoogelt. Ich habe auch Bilder von ihrem Netz gefunden. Ich bin fassungslos, was du da gemacht hast. Ich finde das auch nicht so lustig, muss ich sagen. Weil du so viel Zeit vergeudest damit. Ja. Ja, ich sag ja, eigentlich ist es unglückliche Liebe. Ja, und hundertprozentig hättest du das viel früher sagen müssen, was du empfindest. Ich konnte nicht. Ach, ich konnte nicht. Ich habe ja erst vor einem Monat das erste Mal mit dir telefoniert. Vor einem Monat erst? Ja, wir haben ja vorher nur Mails und SMS, mehr war das nicht. Wie war denn dieses Telefonat zwischen euch beiden? Das war total schön. Also auch von ihrer Seite aus und wir haben total locker gesprochen. Bist du denn überhaupt sicher, ob die Grundkoordinaten stimmen? Sprich, ist die junge Dame auch lesbisch? Das weiß ich nicht. Ich denke eher, dass sie hetero ist. Also sie hat mir von Beziehungen erzählt mit Männern. Sie fragt mich sogar, ob ich einen netten Typen kennengelernt habe. Ach so. Für sie ist das alles rein freundschaftlich. Boah, Melanie. Also, weißt du, da hast du jetzt wirklich eine heftige Sache hinter dir, finde ich. Ich weiß. Da müssen jetzt, nur ist es passiert, nun kann man das nicht mehr rückgängig machen. Aber daraus musst du lernen. Dass du niemals mehr dich auf so eine merkwürdige Geschichte einlassen darfst. Weil du unfassbar viel Zeit vergeudest. Und du mit deinem Leben nicht vorankommst. Du hast dich da 4 Jahre in einen Kram reingesteigert, der vielleicht wirklich nur Fantasie ist. Vielleicht. Also, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht. Man könnte es auch ein Fortlaufen vor dem realen Leben nennen, was du da gemacht hast. Also ich weiß auch, dass diese Beziehung, selbst wenn sie in mich verliebt wäre, keine Chance hätte. Warum? Weil sie halt 600 Kilometer weit weg wohnt. Ach, die Liebe kennt keine Grenzen. Altersunterschied sehr groß. Ach, das sind 10 Jahre. Und weil ich mich auch noch nicht geoutet habe. Dann wirst du schnell geoutet. Alles keine Probleme. Du bist aber auch eine sehr vorsichtige und abwägende. Ja. Eigentlich eine pessimistische Frau. Oh ja. Nein, Melanie. Leider. Ja, das ist halt... Pass mal auf, wenn die, nehmen wir mal an, ich glaub's zwar nicht, ich will dir da keine Hoffnung machen, ich bin da sehr skeptisch, aber dennoch, nehmen wir mal an, die würde jetzt darauf abgehen. Dann, die würde sagen, ich liebe dich auch. Oder? Ja, aber ich finde dich auch wirklich äußerst nett und so. Also, dann finde ich, sind die 600 Kilometer, ist ein Problem, ja. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Die 10 Jahre oder die 12 Jahre ist ja wohl ein Witz. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, klar. So, und die junge Frau Melanie wird sich dann mal verdammt nochmal bald auch outen. Dann wird es aber auch an der Zeit. Ja. Weiß es niemand aus dem Umfeld, dass du auf Frauen stehst? Ein, zwei Freundinnen. Eltern wissen es nicht? Nein. Ja. Nein, also meine Mutter habe ich mal so Andeutungen gemacht, aber mir auch nicht. Hast du denn überhaupt mal einmal eine Erfahrung mit einer Frau gemacht? Ja, schon, sowohl Mann als auch Frau. Ach so, und das gefällt dir mit den Frauen besser, da bist du dir sicher. Ja, es gibt viel zu tun, Melanie. Ja, das Ding ist halt jetzt so, ich weiß nicht, ob diese SMS erstens richtig war, weiß nicht, ob es richtig ist, den Kontakt abzubrechen, weil ich weiß, dass es mich auf Dauer wirklich unglücklich macht. Kann ich dir alles sofort jetzt sagen. ob die SMS richtig war oder nicht richtig war, die ist jetzt draußen. Ich finde, sie war richtig, weil nun endlich mal ein bisschen Tacheles geredet wird. Ja. Wenn die sich nicht, sagen wir mal, wenn die nicht in dem Sinne auf dich eingeht, dass die nicht in dich verliebt ist, dann bricht den Kontakt ab. Schluss. Ja, weil Zack. Dann muss ich sie vergessen, weil das Nur langt's dann auch, ne? Dafür. Dann leide ich vielleicht eine Woche, aber dann ist auch wieder gut. Ja, vielleicht oder auch vielleicht zwei auch einen Monat. Monat, oder? Genau. Ja. Ja, ne? Marschrichtung ist klar. Wenn sie sich nicht meldet, dann ist die Sache so, dann ist die Antwort schon klar. Wenn sie sich meldet, ach da, weißt du, ich, Melanie, ich finde dich so nett und so, lass uns Freunde bleiben. Nein, Freunde bleiben wir nicht. Nichts mehr. Ja, weil ich kann's auch nicht. Du kannst es nicht. Sie hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen. Ja. Es war wirklich in einer schwierigen Zeit, ja, ist weil okay. die Person, die mir beigestanden ist. Und ich schätze das wirklich sehr. Hast du ihr wahrscheinlich auch zum Ausdruck gebracht. Und das ist ich habe sehr oft Danke gesagt, sehr, sehr oft. So, Melanie, jetzt stehst du vor deiner Zukunft und du musst Also ich denke, es wird morgen eine Antwort kommen. Sie wird mir schon antworten, nur ich weiß halt nicht was. Ne? Ja, also wir sind uns klar, ne? Nur wenn sie in dich wirklich auch verliebt ist, wird der Kontakt weitergeführt und vor allen Dingen wird er dann real geführt, dann trifft man sich. Ja. Wenn die nicht in dich verliebt ist, dann ist Schluss. Ich hoffe, dass ich das auch durchziehen kann dann. Dass ich dann nicht nach einem Monat ihr doch wieder SMS schreibe oder sie anrufe oder so. Das will ich nicht mehr hören, sowas. Melanie. Ja, dann sind es nochmal 4 Jahre. Ja. Oh Gott. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, Domian. Tschüss, Melanie. Okay, ciao. Tschüss. Ciao. Ah, jetzt lese ich ja gerade was sehr Schönes auf meinem Bildschirm. Wir hatten vor 10 Tagen hatte ich einen sehr netten jungen Mann hier in der Leitung am Telefon. Der war 21 Jahre alt, schwer krank mit Mukoviszidose erkrankt. Wartete auf eine Lungentransplantation, ist so erkrankt, dass er zu Hause, wenn ich mich recht erinnere, einen 40 Liter Tank Sauerstoff stehen hat und immer so eine Leitung aus der Nase heraus hat, um atmen zu können und durch die Wohnung geht. Und wir haben uns unterhalten, sehr genau und sehr nett. Und da hatte ich ihn so gefragt, was er sich irgendwie so wünscht noch. Und dann hat er zu mir gesagt, dass er gerne mal Stefan Raab kennenlernen würde wollen, mit der sehr, wie ich finde, rührenden Begründung. Es ging ihm vor einiger Zeit so schlecht, dass er fast gestorben wäre. Er lag im Krankenhaus und im Krankenhaus lief der Fernseher. Und unter anderem die Sendung TV Total mit Stefan Raab. Und dann hat Stefan Raab meinen Anrufer, den Dennis, zum Lachen gebracht in seiner so schweren Stunde. Und deshalb würde er so gerne Stefan Raab kennenlernen. Dann habe ich ihm versprochen, Dennis, das arrangieren wir für dich, dass du mal in der Sendung als im Publikum zu Gast sein kannst und mal alles miterleben kannst. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Dennis. Hallo Dennis. Hallo Domian. Hallo Dennis. Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Warst du bei Stefan Raab? Ich war heute da, ja. Du warst heute bei Stefan Raab? Ja, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei dir und deinem Team bedanken. Sehr gerne. Es war überwältigend. Also ich habe noch nie so viele Eindrücke auf einmal erlebt. Wenn ich mich recht erinnere, wohnst du in Norddeutschland? Ich wohne in Bremen. In Bremen, genau, so war das ja. Wie hast du das jetzt, hattest du mir gesagt, dass du mit so einem kleinen Rucksack, wo dein Sauerstoff drin ist, reisen kannst? Genau. Und also ich habe dann einen Anruf bekommen. Ja. Von der Nadja, das ist ja die Frau, die da mitarbeitet. Das ist eine sehr nette Mitarbeiterin von Stefan Raab, die Nadja Karforst, ja. Genau, hab dann mit der alles organisiert, mit Sauerstoff, da wurde Sauerstoff aufgestellt für mich. Mhm. Ja, und dann sind wir da heute hingefahren. Ja. Wurde gleich ganz nett begrüßt und da am Eingang standen schon ganz viele Zuschauer, die rein wollten. Mhm. Und wir dann erstmal alle an die vorbei, gleich in den VIP-Bereich. Ja. Also die Sendung, vielleicht für die Leute, die das nicht so wissen, wird hier in Köln produziert, TV Total. Genau, TV Total, ja. Ja. Und dann haben die dich in den VIP-Bereich geführt sogar. Genau. Also da, wo nur so die Stars hinkommen. Genau. Ja. Ja, und da saß dann auch in der, da spielt ja immer so eine Band. Genau. Heavy Tones, ja, die saßen dann da. Ja. Und haben mich gleich nett begrüßt. Mhm. Haben mir gleich eine CD geschenkt, die signiert wurde. Mhm. Und total. Ich habe ja, Dennis, die Sendung noch nicht gesehen. Die sehe ich gleich in der Wiederholung, in der Nacht. Ich weiß ja. aber, dass meine alte Freundin Hella von Sinnen heute in der Sendung war. Genau. Hast du sie kennengelernt? Ja, habe ich kennengelernt. Eine wundervolle Frau. Das freut mich sehr, dass du sie kennengelernt hast und dass ihr dann auch ein bisschen habt miteinander reden können. Genau, also es war dann so, dass ich dann da erstmal saß. Ich hatte meinen Ich glaube, dass die Hella dich auch schon hier aus meiner Sendung kannte, weil Hella von Sinnen und Cornelia Scheel diese Sendung sehr, sehr intensiv verfolgen und fast jede Nacht hier bei uns sind. Ja. Ja. Ich hatte meinen Bruder, meine Schwester und meine Mutter dabei. Ja. Die durfte ich alle mitnehmen. Mhm. Und saß dann da und dann wurden mir erstmal Getränke angeboten. Ich trinke fast gar keinen Alkohol. Heute brauchte ich. Ich musste mir heute erstmal ein Bier reinziehen. Ich musste das erstmal alles wahrnehmen. Ja, und dann hat man schon von beiden irgendwann Hella gehört. Ja, ja. Und also wirklich, ich habe sie gehört und schon Gänsehaut bekommen. Ja. Sie ist einfach so toll und so lustig und also mit der kann man echt super, glaube ich, Spaß haben auch. Ja, und eine sehr herzliche Person. Genau, sie hat mich gefragt, ob sie mir die Hand schütteln dürfte. Mhm. Sie hat extra die Hände gewaschen, das war ganz süß. Und ja. Dann waren noch wie gesagt, ich habe die Sendung noch nicht gesehen, waren noch andere Prominente da heute? Die Flippers waren noch da. Ach, die Flippers, die alte Schlager-Kombo. Genau, die wollen ja irgendwie aufhören jetzt. Ja, genau. Kanntest du die überhaupt? Ja, vom Sehen mal so im Fernsehen, aber ja. War natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wow, Autogramm her. Ja, ja. Ist ja auch nicht so deine Generation, die Flippers. Das ist ja 70er Jahre, 80er, 70er. Ja, eben. Ja, so. Ja, und dann warst du erstmal in dem Wippe. Hast du den Stefan Raab auch persönlich kennengelernt? Ja, der kam dann auch noch. Der war natürlich total im Stress wegen der Show und so. Ja. Mit dem habe ich mich aber auch kurz unterhalten. Ja. Dann hat er noch Fotos mit uns gemacht. Aber ich hatte viel mehr mit dem Elton zu tun. Mit Elton war auch da, genau. Mit Elton, ja. Der hat mit uns rumgealbert und Elton. Der hat mit uns rumgealbert und Fotos gemacht und als uns das Studio gezeigt wurde, bin ich da ja mit Stefan seinen Tisch rumgefahren und hab seine Knöpfe alle gedrückt und da kam dann Elton dazu irgendwann. Du sagst um den Tisch rumgefahren, aber du kannst doch gehen, kannst du, ne? Ja, ich bin den ganzen Tag gelaufen. Ja, genau. Klar, war anstrengend. Kurz zur Erklärung für die Leute, die dich beim letzten Mal nicht gehört haben. Das klingt immer so ein bisschen, wie du sprichst. Das liegt aber an deiner Sauerstoffzufuhr, ne? Die du ständig durch die Nase bekommst. Da musst du immer irgendwie schlucken. Ja, genau. Genau, ja. Nur zur Erklärung. So, dann warst du hinter der Bühne, VIP-Bereich, hast alle Stars gesehen. Und alles mitgemacht, Und dann bist du aber ins Publikum gekommen, ne? Für die Show. Ja, kurz vor der Show sind wir dann über die Bühne ins Publikum. Genau. Wenn ich die Sendung heute Nacht sehe, kann ich dich irgendwo vorne erkennen? Sitzt du vorne oder? Man sieht mich nicht so gut. Man sieht zwischen den beiden Gängen mein Sauerstoffgerät. Ah ja. Und wir sitzen halt am Eingang. Verstehe. Der vierten Reihe. Mhm. Aber ich habe einen grünen Pulli an, der zeigt ziemlich stark. Dann werde ich da mal genau hingucken nachher. Sag mal, war das dann für dich auch so spannend, so eine Live-Show, also es wird ja unter Live-Bedingungen aufgezeichnet, das mal so mitzuerleben? Ja, klar, das war alles ganz lustig. Stefan Raab macht ja am Anfang auch immer alleine ein Warming-up. Ne? Ja, genau. Mhm. Und bringt die Leute erstmal in Stimmung. Ja, da ist er auch sehr herzlich, also sehr lustig. Ja, genau. War echt toll. War das denn heute auch so, dass die Hella gegen Stefan wieder spielen musste? Und wieder gewonnen. Ach, ich wollte, jetzt hast du mir die Spannung ausgenommen. Ich wollte gerade sagen, sag's mir noch nicht. Nee, ja, aber es war echt, also. Ja. Ich glaube, Hella von Sinn hat auch irgendwie das ganze Studio gerockt. Das glaube ich auch. Ich habe sie letzte Woche auch gesehen und da hat sie einen spektakulären Auftritt da gehabt. Das war schon sehr toll. Also Dennis. Ja, dass ich sie da nochmal nicht gesehen habe, das fand ich sehr, sehr schade nach der Sendung, weil sie dann, ihre Frau kam dann noch zu mir. Ja, die Cornelia. Cornelia und hat mir dann Bescheid gesagt, der Domian möchte dich heute Abend. Genau, das hatte ich denen so weitergegeben, auch bei TV Total, dass wir nochmal miteinander sprechen. So, Dennis, ich freue mich sehr, sehr, dass es so geklappt hat und bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal sehr herzlich bei den Kollegen von TV Total, dass sie das so freundlich und so schnell und unkompliziert alles arrangiert haben und vielen Dank auch an den Stefan Raab selbst, dass er sofort gesagt hat, machen wir gerne. Und für dich war es ein schönes und tolles Erlebnis. Ja, es war, sagen wir mal, ein Tag Freiheit von der Krankheit vor allen Dingen. Ne? Ja, gut gesagt. Gut gesagt. da vergisst man es dann so. Man vergisst es auf jeden Fall, ja. Vor allen Dingen jetzt habe ich dadurch wieder gemerkt, ich muss auch wieder mehreren Leuten zeigen, dass die ihre Gesundheit und so nicht wegwerfen. Mhm. Und so ist das halt. Ja. Wie geht es dir denn so aktuell, heute warst du ein bisschen abgelenkt über die letzten Tage? Ich hatte die letzten Tage, muss ich ganz ehrlich sagen, hohen Druck auf mir, weil ich eben den Druck hatte, Dienstag fit zu sein. Ach so, wegen der Reise. Ja, und werde jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage ins Krankenhaus gehen. Ach so viel Kraft hat das gekostet? Nicht das, allgemein. Ich bin allgemein. Im Moment ziemlich am Ende. Außerdem habe ich jetzt sozusagen meinen Lebenstraum gehabt und jetzt werden wir mal weiterschauen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, und wir haben das letzte Mal ja auch darüber gesprochen, dass du sehr gerne eine Lungentransplantation hättest, aber das geht nicht, weil du nicht stabil genug bist dafür. Ja, genau. Besteht denn die Hoffnung, dass die dich jetzt im Krankenhaus wieder ein bisschen fitter machen, dass du vielleicht dann doch eine Transplantation bekommen könntest? Ja, das muss man schauen. Es kommt auf die ganzen Gase und so an, die man da so im Blut hat. Die sind ja sehr hoch und da muss man ja auch seelisch ziemlich stark sein. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade durch diesen Robert-Enke-Fall gemerkt, dass ich auch manchmal so Phasen habe, wo ich denke, oh Mann, ihr Leute, ihr wisst gar nicht, was da in mir alles vorgeht. Aber dadurch lernt man natürlich wieder damit umzugehen, ne? Ja, natürlich. Durch solche Sachen. Wie lange wirst du jetzt im Krankenhaus bleiben müssen? Ach, das ist immer, das verlängert sich immer mal. Es ist ein Monat. Waren auch schon gute anderthalb oder zwei. Mal sind es nur ein paar Tage, weil ich dann auf einmal wieder ein bisschen stabiler bin. Und, und morgen geht's dann gleich rein? Nee, das noch nicht. Also jetzt muss ich erstmal das alles verarbeiten, was da jetzt war. Ja. Aber als ich die Hella übrigens gesehen habe, also ihre Art und wie sie ist, die wäre auch ein guter Klinik-Clown. Wie bitte? Die wäre auch ein guter Klinik-Clown. Wir haben ja Klinik-Clowns. Achso, wie ein guter Klinik-Clown. Ja, genau. Ich hatte das ja mal erzählt, dass ich mit denen zusammenarbeite bei uns im Krankenhaus. Ja. Die wäre auf jeden Fall ein guter Klinik-Clown. Bin ich absolut sicher. Auf jeden Fall. Also wirklich. Also, das ist echt eine tolle da hat sie aber ein Herz erobert, ne, heute bei dir. Ja, ich bin ab heute schon, ich habe sie ja sowieso schon immer gut gefunden. Ja. Hab sie immer geguckt bei die Show da auf Sat.1. Genial daneben. Genau. Da fand ich sie immer am besten und ja, war eine große Freude. So, lieber Dennis, jetzt drücken wir dir natürlich alle, die zuschauen und zuhören, die Daumen, dass du nicht zu lange im Krankenhaus bleiben musst und dass du stabiler wirst. Ja, und wir drücken dir natürlich die Daumen, dass es dann auch doch noch weiter bergauf geht. Ja, mit Gott seinen Segen. Ja, genau. Von ganzem Herzen. So, jetzt kannst du dich darf ich noch ganz kurz jemanden grüßen? Ja, klar. Ich wollte einmal meine liebe Freundin Charlene grüßen. Weil der geht im Moment sehr schlecht und ich wollte ihr damit sagen, dass ich für sie da bin. Okay, das ist jetzt euer Geheimnis, da frage ich jetzt gar nicht weiter nach. Jetzt kannst du dich ausruhen nach dem sehr ereignisreichen Tag und hoffe, dass du dann auch gleich ganz gut schlafen kannst. Ja, das glaube ich zwar nicht, aber naja. Lieber Dennis, alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Was für ein netter Kerl. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, das ist unsere Nummer. Unter der könnt ihr uns kostenfrei erreichen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Heute haben wir eine freie Runde, eine offene Themennacht. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen. Morgen, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Rotlichtmilieu. Und ich möchte gerne morgen mit Menschen sprechen, die im Rotlichtmilieu arbeiten. Also zum Beispiel Huren oder Bordellbesitzer, die im Rotlichtmilieu verkehren, die Opfer des Rotlichtmilieus sind und auch gerne mit Leuten, deren Partner sich so den Kick im Rotlichtmilieu suchen. Das ist unser Thema morgen, Rotlichtmilieu. Ihr könnt wie immer morgen ab 0 Uhr uns erreichen und euch schon mal anmelden zu dem Thema. Und dann während der Sendung natürlich auch und rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Hier ist Moni. Hallo Moni. Ja, hallo Domian. 44 Jahre bist du alt? Ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Moni? Bei mir geht es um mein Kind. Und zwar ist mein Kind transsexuell. Dein Kind ist transsexuell? Ja. Wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist 17, dreiviertel, ja, fast 18 Jahre alt. Seit wann weißt du das? Sie hat sich vor 10 Jahren, ja gut 10 Jahren, schon mal dazu geäußert. Vor 10 Jahren, als sie 8 war? Ja. Also wir reden jetzt gerade sie, weil dein Kind in einem weiblichen Körper steckt? Ganz genau. Ja, okay. Und für mich ist es jetzt schon ein Junge. Also nochmal gefragt, sie hat sich im Alter von 8 Jahren, wie geht denn das, wie weiß man denn das und wie hat sie sich vor allen Dingen geäußert? Ja, sie hat sich dahin geäußert, dass sie keine Mädchenkleider anziehen möchte, dass sie dann Boxershorts tragen möchte und dass sie einfach als Junge aussehen möchte. Wobei, das hat man ja schon mal ab und zu, dass Mädels sich eher gerne wie Jungs anziehen, das ist ja noch unbedingt nicht ein Indiz. Ganz genau. Absolut, ne, auf die Transsexualität. Das heißt, du hast es auch nicht so ernst genommen? Nein, ich habe gedacht, ja, Vorpubertät und das ist halt so Rollenspiele und Verteilen und so. Und habe dann gesagt, ja, warum nicht? Ich habe ihr dann auch Jungkleider gekauft, also Boxershorts auch mal gekauft und so. Ja. Habe das Ganze dann beobachtet, aber da das dann das Ganze etwas intensiver wurde, habe ich mir dann Rat bei einem Jugendtherapeuten gesucht. Mhm. Und da ging sie dann in Therapie. Ich hatte die Therapie natürlich auch begleitet. Lass mich kurz fragen, du sagst, es wurde intensiver. Durch was hast du es bemerkt, dass es intensiver wurde? Wie zeigte sich das? Die Gespräche von ihm. Von sagen wir jetzt noch vielleicht ihr, dann kann man es besser auseinanderhalten. Okay, dann bleibe ich noch bei sie. Ja. Sie wollte ja die Haare abhaben nach der Kommunion. Kommunion hatte sie noch im weißen Kleid gemacht. Da ist man so in welchem Alter? 8. Achso, noch 8. Achso, 8, 9 Jahre. Und ich hatte sie damals schon gefragt, ob sie vielleicht auch als Mädchen einen Hosenanzug anziehen möchte. Ja. Aber das hat ihr dann nicht gefallen. Ja. Diese Kleidung war wirklich nicht so schön. Ja. Und das hat sie dann auch gemacht. Und danach hat sie sich dann wirklich danach richtig so geäußert und sagte, Mama, bei mir ist das nicht so. Ich bin nicht so wie meine Schwester. Und ist erstaunlich. Sie war sehr frühreif. Also die Ärzte sagten mir, ja, sie ist sehr weit entwickelt. Wie alt war sie denn, als sie zu den Therapeuten kam? Da war sie 11. 11. Mhm. Ja. Und ist das dann in diesen Therapiegesprächen wirklich klar herausgekommen, dass sie eine transsexuelle Identität hat? Da noch nicht. Ging es dann erstmal, das war ein Psychoanalytiker, der fing dann an zu gucken, was denn in der Kindheit war, ob da irgendwelche Störungen waren oder sonst irgendwas. Ja. Und ja gut, Kinder in diesem Alter können sich auch so schlecht artikulieren. Mhm. Ich sag, die andere Seite ist, man kann auch ganz schlecht sagen, was man fühlt. Also. Was macht den Jungen zum Jungen? Ja. Was macht das Mädchen zum Mädchen? Ja. Also das ist sehr schwer für Erwachsene schon. Die meisten Transsexuelle outen sich erst im Alter von 20, 25 oder noch später. Ja, ich stelle mir das auch so schwer vor der Pubertät. Ja, ne? Aber da sagte ich, da muss ja irgendwas sein, dass das Kind so reagiert. Und deshalb habe ich die ganze Sache ernst genommen und habe dann halt auch einen Therapeuten eingeschaltet. Der kam nun mal nicht so ganz auf den Dreh, was da jetzt so los ist. Er war auch nicht dafür spezialisiert, muss man dazu sagen. Ich muss dann auch dazu sagen, wir wohnen hier im Saarland und hier gibt es auch ganz wenig Spezialisten, die sich vor allem für Kinder. Wer hat es denn dann letztendlich dir gesagt? Sie ist transsexuell? Eigentlich sie selbst. In welchem Alter? Vor 2,5 Jahren. Also so mit 16, 15, 16. Und da fiel es dir so wie Schuppen vor den Augen, dass du dachtest, ja genau, das muss es sein. Nein. Ich habe ja mein Kind die ganze Zeit beobachtet und habe einfach nur gesagt, wenn es so ist, dann ist es so. Mhm. Insgeheim natürlich als Mutter denkt man, ja, das kann nicht sein. Die ist jetzt mitten in der Pubertät und vielleicht hat sie da irgendwelche Probleme oder sonst irgendwas. Aber ich habe sie immer wieder ernst genommen und habe mir dann auch in Frankfurt in der Kinderklinik Rat geholt. Und die Wege von Saarland nach Frankfurt, ja, jedes Mal über 200 Kilometer zu fahren, waren natürlich sehr viele. Schulbesuche sind dann ausgefallen und somit war ich dann gezwungen, hier im Saarland nach einem speziellen Therapeuten zu suchen. Habe dann letztendlich auch Gott sei Dank jemand gefunden. Ja. Aber und ich finde extrem interessant, dass du sofort so tolerant reagiert hast. Wie ist es mit dem Vater deiner Tochter? Der leibliche Vater lebt nicht mehr mit uns zusammen. Ach so. Den habe ich verlassen, da war sie 3, 3,5. und bin jetzt mit dem Stiefvater zusammen seit 11 Jahren. Ja, und das ist für deinen Partner auch okay? Ja, mein Partner lebt das Ganze mit und er lebt ja auch, dass da was nicht so ist, weil ich habe ja noch eine Tochter, die ist 15. Ja. Und die entwickelt sich halt ganz anders, ja, von der ganzen Art her. Fällt es euch leicht, der 15-jährigen Tochter zu sagen, was mit dem anderen Kind los ist? Also die 15-Jährige wusste das schon vor uns. Ach so, wie? Hat die Schwester der Schwester das erzählt, oder? Ja. Ach so, ja. Und ich denke, Kinder können ganz anders untereinander kommunizieren, als sie zu Erwachsenen. Mhm. Das ist einfach ganz klar. Jetzt ist sie, und jetzt können wir bald mal eher sagen, ist er 18 Jahre alt. Ja, er wird im Februar wieder 18. Wie war der Mädchenname? Sarah. Sarah. Ja. Und gibt es schon einen jungen Namen, mit dem du ihn ansprichst? Ja, Josh. Josh. Er nennt sich selbst Josh. Seit wann sagst du schon Josh zu deinem Mädchen? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Fiel dir das schwer? Ja, sehr schwer. Das glaube ich. Ich habe am Anfang sehr oft darüber geweint. Es fiel mir schwer, Josh zu sagen. Ich habe dann angefangen, ja, vom 2 Jahren ungefähr so Rollenspiele, wenn wir beide alleine unterwegs waren und sind Schuhe kaufen gegangen. Da sagten schon die Verkäuferin, welche Größe hat er denn? Ach so. Und dann bin ich dann in diese Rolle dann reingeschlüpft und habe dann gesagt, naja, er braucht Größe 39 und sind wir dann in die Schuhabteilung für Herren gegangen. Mein Gott, was hat Josh das gut und was für ein Glück, dass er so eine Mama hat? Ja, das habe ich schon so oft gehört. Ja, Moni, so wirklich. Gerade Menschen mit transsexueller Identität, die haben es manchmal so schwer in ihrem Leben oder hatten es auch schwer in Jugend- und Kinderzeiten. Und da ist es ein großes Glück, wenn man einen Elternteil hat, der so reagiert. Wie ist das denn jetzt weiter geplant? Gibt es eine geschlechtsangleichende Operation? Ja, wir sind schon mittendrin. Das heißt, es gibt ja ein transsexuellen Gesetz. Das beinhaltet erstmal die Namensänderung des Vornamens. Und normalerweise muss man dazu von 18 sein. Ja. Aber dadurch, dass Josh ja schon seit 2,5 Jahren zu diesem Therapeuten geht, der Transsexuelle behandelt oder ja begutachtet, und der sich auch fast 100%ig, also er sagt, zu 99,7% ist er sich einig, dass Josh ist. Kann man denn schon einen so großen, auch operativen Eingriff bei einem so jungen Menschen unternehmen? Ja, kann man. Das kann man? Ja. Auch wenn die Pubertät noch gar nicht so ganz abgeschlossen ist? Ja, normalerweise ist die Pubertät eines Mädchens mit 18 ja schon so weit abgeschlossen. Ja. Aber es ist jetzt so, ich habe vor einem guten halben Jahr zugestimmt, dass wir bei Josh die Testosteronbehandlung anfangen. Ah ja. Und die läuft schon? Die läuft schon, läuft ja. Schon. Wann wäre denn diese Operation angepeilt, die große? Ja, das wäre natürlich jetzt schon zum 18. Geburtstag, weil vorher dürfen die Ärzte nicht. Mhm. Das heißt, die Krankenkassen stellen sich da auch komplett quer, ja, und sagen, ja, die geistige Reife und alles wäre ja noch nicht so. Mhm. Aber die Testosterone zeigen mir, dass Josh ist. Denn seit dieser Zeit verhält er sich anders. Er ist glücklicher. Mhm. Wir sagen, das ist stimmig. Mhm. Die Seele und das, was jetzt der Körper hat, ist stimmig. Der Körper hat sich verändert. Das ist er hat toll. Jetzt eine tiefe Stimme gekriegt. Er kriegt jetzt Bartwuchs. Mhm. Der Busen verkleinert sich schon. Der Kehlkopf ist am Wachsen. Mhm. Die ganze Haut hat sich schon verändert. Mhm. Es hat sich jetzt auch schon Haare überall gebildet, wie beim Mann. Ist er über diese Veränderung auch sehr glücklich? Wahrscheinlich ja, ne? Bitte? Ist er über diese Veränderung auch glücklich? Ja, sehr, sehr glücklich. Ja. Wir waren jetzt gestern nochmal zum Arzt, er hat die dritte Spritze bekommen. Und hätte auch sein können, dass ihn das vielleicht doch ein bisschen irritiert noch am Anfang. Aber wenn das so gewesen wäre, hätte man gesagt, dass das nicht stimmig ist, da stimmt noch was nicht. Ah, ja, dann genau. Hätte man unterbrechen können. Ja, das ist noch genau. Ganz am Anfang. Ja. Aber alles ist stimmig. Das ist komplett stimmig. Super. Ich sehe mein Kind und es ist mein Josh und es ist jetzt mein Junge. Mhm. Und ich bin hinten dran, dass die Gutachter letztendlich jetzt schnellstmöglich das Verfahren beenden, dass auch die Namensänderung durchgeht. In der Schule überall wird als Josh angesprochen. Sogar seine Klassenlehrerin sagt, du bist der Josh. Hat er denn in der Schule, Stichwort Schule, ist es da auch so glatt gelaufen oder gab es da doch Hänseleien oder dass die Leute sich... Nein. Alles gut gelaufen? Das ist alles so gut gelaufen. Der war war ja eigentlich noch in der Gesamtschule, als das Ganze anfing, und seine ganzen Freunde hatten das komplett akzeptiert und die hatten das vor mir akzeptiert. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich muss schon sagen, in diesbezüglich, in was für guten Zeiten wir doch leben. Wenn ich mir vorstelle, wenn das früher bei uns, oder kannst du ja auch sagen, früher in deiner Schulzeit passiert wäre, ich glaube, dass das ein Spießrutenlauf für die Personen gewesen geworden wäre. Ja, nicht so ganz, Domian. Ich sag halt, die Kinder oder Jugendliche unter sich nehmen das viel einfacher hin. Ja, die Probleme aber machen nur die Erwachsenen. Ach nee. Guck mal, wie früher schon die Leute, die schwul waren, wie die schon da standen in den Klassen. Und naja, also toll, dass es so ist. Das heißt, dann könnte bald diese Operation auch stattfinden. Ja, wenn die Krankenkassen und die Gerichte mitspielen, das ist das Problem. Ja, ich hatte mit meinem Sohn auch schon gesprochen, dass wir vielleicht mal zu Stern TV gehen, weil da gibt es ja auch Berichte von Tim zu Kim. Da hatte ich dann eigentlich so bemerkt, dass durch das Fernsehen oder durch die Medien das Ganze dann etwas schneller vorangeht. Also wenn man so eine große Bühne hat, wie zum Beispiel Stern TV, hat das natürlich eine große Wirkung. Ja, versuchen wir. Mein Kind möchte es nicht. Ach so. Er möchte nicht in die Öffentlichkeit, dass er so rauskommt. Kann man auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Mhm. Also das habe ich auch voll und ganz akzeptiert. So, das heißt, für uns bleibt nur zu hoffen, dass das dann doch relativ schnell passiert. Ja. Du bist eine tapfere, kämpferische Mutter, die ihm da zur Seite steht. Mhm. Und dass er dann sehr früh ein für sich schlüssiges und dann auch glückliches Leben führen kann. Genau, das ist es. Und sich nicht Jahre rumquält und erst im Alter von 30, 40 oder so diese ganzen Dinge dann vollzieht. Mhm. Moni, das fand ich sehr interessant. So einen Fall habe ich noch nie gehört, dass es so früh schon beginnt und dass die Leute sich so früh im Klaren sind und dass man das alles so früh anpeilt. Mhm. Ich wünsche deinem Sohn, Josh, alles Gute von Herzen. Ja, ich danke dir. Grüß ihn schön von mir. Ich möchte noch gerne was sagen. Sehr gerne. Und zwar an die Eltern, die hier das sehen und hören, möchte ich ganz einfach sagen, wenn ihr auch so ein Kind habt, steht hinter eurem Kind und beobachtet und seid für das Kind da und verlasst das Kind nicht. Ja. Das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, absolut, hinter diesem Kind zu stehen und mit dem Kind zu kämpfen. Sehr gut, dass du es gesagt hast und das ist natürlich absolut richtig, sehe ich auch so. Liebe Moni, alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Maike, 33. Hallo Domian. Hallo Maike, weswegen rufst du mich an? Mein Mann hat den sozialpsychiatrischen Dienst kontaktiert, weil er der Meinung ist, dass ich ein Problem habe und dass das nur so zu lösen ist. Also sozialpsychiatrischer Dienst kontaktiert. Heißt, da ruft man irgendwo an und dann kommt jemand nach Hause. Ja, er hat es erst so gemacht, dass er einen Termin dort hatte. Und das habe ich durch einen Zufall spitz bekommen. Ich habe eine Notiz im Kalender gefunden, weil ich zu dem Tag einen Termin machen wollte und ich dann da über eine Notiz gestolpert bin, mit der ich nicht klarkam, habe ihn gefragt und sagte, ja, so und so wäre das. Das heißt, er hat mir das gar nicht gesagt, sondern ich habe es rausgefunden und habe dann noch mitbekommen, dass er meine beste Freundin da involviert hat und die dann gemeinsam mit ihm das irgendwie eingestielt hat. Also, das ist so wie zum Jugendamt gehen und sich beschweren quasi, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Was treibt ihn denn an? Naja, er ist der Meinung, dass ich nicht, ich weiß nicht, dass ich eine Macke habe und zwar derart eine Macke habe, dass es schon neurotisch ist, dass es zu Lasten der Kinder geht. Ich habe 3 Kinder. Wie alt sind eure Kinder? 6, 4 und ein Jahr jetzt. Und was soll das für eine Macke sein? Naja, ich bin halt relativ pingelig. Ich bin, ich saug einmal am Tag. Ist nichts gegen einzuwenden? Naja, findet mein Mann schon. Naja. Er findet nicht, dass es notwendig ist. Ich halte das für notwendig. Ich habe dann beispielsweise ein Problem damit, wenn eben noch nicht gesaugt ist. Wenn vom ungesaugten Bereich in den gesaugten Bereich gerannt wird, das kann ich nicht haben, weil ich dann der Meinung bin, da wird der Dreck von A nach B transportiert. Das finde ich einfach unlogisch. Also ich bin sehr konsequent dann auch in dem, was ich tue. Ja. Und was noch? Was ja, kritisiert er noch? Das größte Problem ist eben einfach, dass er dass ich das im Moment nicht in der Zeit schaffe, in der ich es schaffen möchte. Das heißt, manches Mal schaffe ich es eben erst nachmittags um 4 fertig zu sein. Mit dem Haushalt, mit dem Putzen? Ja, genau, mit dem Staubsaugen. Geht's nur um das Staubsaugen? ich glaube, es geht ihm hauptsächlich um das Staubsaugen, ja. Dazu, ja, um Staubsaugen und ich möchte im Moment einfach keinen Besuch haben. Ich will keinen ins Haus lassen. Warum? Also A, bin ich sowieso nicht der Mensch, der jetzt viele Freunde hat und war ich noch nie, der viel Besuch hatte. Und umso schöner wäre es ja, wenn dann mal jemand käme. Nee, mag ich nicht. Warum? Das ist meins. Das ist meine Privatsphäre. Hier kann mir keiner was, habe ich gedacht. Also, aber wenn... Es hat schon noch eine kleine Vorgeschichte. Wir haben eine Zeit lang am Hof bei seinen Eltern gewohnt. Haben uns da ein altes Gebäude ausgebaut, zusammen mit seinen Eltern, haben das dann dort gemietet und wir haben dort 4 Jahre gewohnt und in diesen 4 Jahren wurde jeder, aber auch wirklich jeder, der dann zu Besuch bei meinen Schwiegereltern war, da kam dann die Anfrage, ob wir nicht den Speicher zeigen könnten und der Besuch wäre so selten da. Achso, dann kamen ganz viele Leute immer bei euch rein und machten Sightseeing in der Wohnung. Genau. So, aber das ist ja nur vorbei. Ihr wohnt jetzt woanders, habe ich jetzt rausgehört? Genau, ich habe dann irgendwann die Reißleine gezogen, weil es mit Schwiegereltern an sich nicht mehr ging für mich. Aber habt ihr denn keine gemeinsamen Freunde, die mal kommen könnten? Oder? Wenig. Also was ich einfach... Nein, worauf ich jetzt hinaus will. Willst du keinen Besuch haben, weil Besuch dir Dreck in die Wohnung... Ja. Aha. Genau. Also im Endeffekt macht er für mich Arbeit. So, ich habe kleine Kinder, wir sind einfach viel noch auf dem Boden. Ja. Für ganz viele Leute ist es offensichtlich problematisch, Schuhe auszuziehen, abgesehen davon, dass ich das inzwischen davon ab bin und dann sage, okay, dann kommt halt mit Schuhen rein, dann wische ich eben halt hinterher. Ja. Nur wie gesagt, ich habe 3 kleine Kinder, wir haben jetzt den 2. Umbau innerhalb von 5 Jahren. Ich bin einfach irgendwo am Ende und versuche im Moment die Arbeit so für mich zu minimieren. So, jetzt hat dein Mann den sozialpsychiatrischen Dienst auf dich angesetzt. Das heißt, da kam jemand vorbei? Erstmal noch nicht. Erstmal hatte er nur Montag den Termin. Das habe ich, wie gesagt, mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass meine Freundin da involviert war. Ich konnte welche Konsequenzen hatte jetzt das, dass er da war? Ich kriegte dann einen Tag später, nee, 2 Tage später, gestern, gar nicht vorgestern, stand dann auf einmal der sozialpsychiatrische Dienst, mein Mann ist zu Hause gewesen, der sozialpsychiatrische Dienst zusammen mit dem Jugendamt in der Tür. Ach so. Und ich wusste von nichts. Dein Mann war auch zu Hause? Mein Mann war zu Hause. Ja, der hatte dann das mit dem Dienst vereinbart und hatte gesagt, kommen Sie dann und dann vorbei. Okay, wie war denn das dann? Du wusstest gar nichts davon. Da stehen die in der Tür. Die haben natürlich auch die Schuhe nicht ausgezogen. Also sie hatten, ich bin sauer geworden. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass irgendwas war. Ich wollte eigentlich gerade anfangen, das Wohnzimmer zu staubsaugen. Kriegte dann irgendwo wohl Stimmengewirr mit und guckte dann auf und sah dann da Leute stehen. Und mein Mann, der dann da verlegen lächelnd sagte, Besuch. Endete das denn in einem Streit? Ja, natürlich. Ja. Ich bin stinksauer geworden. Also ich bin sowas, du hast die Leute rausgeschmissen? Nein, ich hätte gerne. Das war nicht machbar. Ich bin völlig überrannt worden. Wurde denn auch noch ernsthaft miteinander gesprochen, du und... Ja, wobei die Frau vom sozialpsychiatrischen Dienst sagte, sie hätte also selten jemanden so ausrasten sehen wie mich. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe jetzt keine Türen geknallt, ich bin zwar wohl sauer geworden, Wie haben die sich dann verabschiedet? Mit welcher Ankündigung? Ich habe morgen einen Termin. So, weil jetzt will ich mal was sagen. Ich sag dir mal 2 Sachen, die mir jetzt immer zu durch den Kopf gehen. Was ist da mit eurer Ehe los? Das weiß ich nicht. Das ist keine Ehe mehr. Das wollte ich gerade sagen, Ich habe nichts mehr. Ich habe nirgendwo was, wo ich hingehen kann. Lass mich mal sagen, was ich sagen wollte. Also was ist da mit der Ehe los? Die Ehe ist ja offensichtlich völlig kaputt, wenn der Mann nicht erst ausführlich mit der Frau redet, sondern gleich zum Amt läuft. Das ist das eine. Das zweite... Mit dir ist auch eine ganze Menge im Argen. Naja. Finde ich. Wenn du mir sagst, dass du keinen Besuch haben möchtest, weil der eventuell Dreck reinträgt, ist das mit hundertprozentiger Sicherheit eine Phobie, wie auch immer geartete seelische Störung, die da zugrunde liegt. Das ist nicht mehr im Bereich des Normen, des Normalen, im Bereich der Norm, wie du es mir gerade geschildert hast. Da musst du jetzt streng mal in dich selbst auch reingucken. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Es mag sein, aber ich finde den Weg, den er eingeschlagen hat, einfach nicht richtig. Finde ich auch nicht richtig, weil das natürlich alles zerstört. Habt ihr denn vorher dann auch öfters mal eingehend darüber geredet? Naja, mein Mann nervte schon, dass dass keiner reinkommen kann? Ja, ihn nervt das schon. Ihn nervt das schon, ja. Er hat es auch zum Ausdruck gebracht. Mhm. Aber also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, also was ich einfach stumpf nicht haben kann, ist, wenn jemand reinkommt, nur eben kurz was abgeben will und dann wieder geht und ich dann für 5 Minuten da erstmal eine halbe Stunde Arbeit habe. Ja, aber da ist schon der Punkt, Maike. Das ist ein Wunderpunkt bei dir. Du musst da nicht 5 Stunden Arbeit haben. Nein, nicht 5 Stunden, eine halbe Stunde. Auch nicht eine halbe Stunde. Das ist fast. Sehr gut. Das ist eine Zwangsveranlagung, eine Zwangshandlung, die du da vollziehst. Das ist nicht mehr im Bereich des Normalen. Glaub es mir. Weiß ich. Also, wie gesagt, wir haben kleine Kinder und wenn jemand. Ja, viele Leute haben auch kleine Kinder, muss man nicht ständig putzen und saugen. Ich bin ja jetzt nicht die Einzige, die da hinterherwischt. Ja, also pass auf, da liegt was im Argen. Da gebe ich deinem Mann recht, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das kann natürlich extrem nervend und die ganze Familiensituation kaputt machen. Ich finde, da müsste an mehreren Stellen angefangen werden. Du brauchst für dich persönlich eine psychotherapeutische Hilfe. Das habe ich alles schon gemacht. Dann mach es nochmal. Es ist ja nicht so, dass ich nichts gemacht habe. Weswegen hast du diese Hilfe in Anspruch genommen? Wie gesagt, wir haben am Hof gewohnt und das war der erste Knackpunkt im Prinzip, dass mein Mann sehr zwischen den Stühlen gesessen hat und nicht wirklich hinter mir gestanden hat. Und ich habe also wirklich einiges gemacht, um diese Ehe am Laufen zu halten. Moment, merkst du, dass du immer alles auf andere schiebst? Ich hatte dich jetzt gefragt, warum du in die Psychotherapie gegangen bist. Ja, wollte ich ja gerade drauf hinaus. Ja, weil der Mann wieder irgendwas Böses gemacht hat. Nein, er hat nichts Böses gemacht. Er hat nicht das gemacht, was ein Mann normalerweise tut, in meinen Augen. Ja, in deinen Augen. Ich bin dann hingegangen und habe gesagt, gut, die Ehe läuft schlecht, also gehen wir zur Eheberatung. Dann habe ich gesagt, okay, ihr sagt alle, ich habe ein Problem, also gehe ich zur Psychotherapie. Mhm. Die Psychotherapie hat mir dann gesagt, ich soll was für mich tun, ich soll zusehen, dass ich ausgeglichener werde. Ich bin joggen gegangen, ich bin zum Tai Chi gegangen, ich habe wirklich eine ganze Menge gesagt und die gute Psychotherapie Psychotherapeutin hat dann schon noch gesagt, dass es schon noch so ist, dass ich eine leichte depressive Verstimmung habe, aber nichts, was ernst zu nehmen ist, dass es vielleicht eine leichte Neurose ist, aber auch nichts, was schlimm ist. Mhm. Okay, aber offensichtlich dieses Verhalten trägt ja dazu bei, dass es bei euch knirscht an allen Ecken. Und dass du äußerst unzufrieden bist mit eurer Ehe und dein Mann auch äußerst unzufrieden ist mit eurer Ehe. Das heißt, wie bringt man da jetzt wie versucht man da eine Ruhe reinzukriegen? Ich habe da keine Lust mehr, eine Ruhe reinzubringen, ganz ehrlich. Ja, ich habe 4 Jahre lang richtig geackert und gearbeitet und ich habe meinem Mann die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, wir ziehen aus und das wollte er dann doch nicht. Moment, was willst du? Willst du dich trennen von deinem Mann? Im Moment bin ich emotional nicht mehr verheiratet, nein. Finde ich eine klare Ansage von dir, die ich ernst nehme. Finde ich auch eine richtige Entscheidung. Vielleicht ist das sogar für euch das Allerbeste, wenn ihr erstmal euch auseinanderdividiert. Weil das ist ja so verfahren miteinander und das ist natürlich auch ein ganz großer Loyalitätsbruch, wenn er hinter deinem Rücken zu einem öffentlichen Amt geht. Das ist ganz schlimm, da gebe ich dir wieder völlig recht. Also das ist mein Problem, wenn er mich hätte in Ruhe gelassen, das hätte sich sicherlich alles wieder relativiert. Dafür kenne ich mich gut genug. Das ist im Moment, hat das sicherlich auch was mit einer Überlastung zu tun. Mhm. Es brennt an allen Ecken, ne? Ja, im Endeffekt schon. Ja. Ich bin völlig alle, kriege von allen Seiten nur Druck. Ja. Kriege von allen Seiten nur gesagt, dass ich irgendwo nicht richtig ticke und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je mehr Druck man kriegt, desto mehr versteift man sich natürlich auch. Klar. Deswegen finde ich, absolut. Maike, also deswegen brauchst du einen Rückzugsraum mit einer kompetenten Person, mit der du das alles bereden kannst. Der erste Schritt, sich erstmal aus der Ehe zu lösen, auf große Distanz zu gehen, finde ich sehr klug. Darüber hinaus, hol dir selbst auch noch eine Unterstützung für dich, um auch aus dieser schweren Phase herauszukommen. Das setzt dir an allen Enden zu, hast du gerade ja auch gesagt. Ja, ich habe niemanden mehr. Also so, ich kann mich nirgendwo ausfallen, es ist keiner für mich da, es sind alle auf Seite meines Mannes, ja, der es relativ geschickt versteht, weil er einfach sehr, sehr ruhig und ausgeglichen keine Vorwürfe. Machen wir mal keine Vorwürfe jetzt. Lassen wir mal die Hände von dem Mann. Es geht um dich jetzt, Sabine, Maike. Ich möchte, dass du mit Sabine, deswegen sage ich Sabine, mit der Sabine sprichst. Das ist meine Psychologin im Hintergrund, die hat das mitgehört. Das ist wirklich kompliziert bei dir und bei euch. Du kriegst jetzt noch von ihr eine sehr gute, fachkompetente Beratung. Die Richtlinie, glaube ich, hast du gerade selbst im Gespräch gesagt, erstmal weg von dem Mann und dann mal gucken, dass du erstmal wieder richtig auf die Beine kommst. Ne? Liebe Maike, du legst auf und wirst von meiner Sabine hier zurückgerufen. Alles klar. Alles Gute. Gut. Tschüss. Danke, tschüss. Till, 25. Morgen, Till. Hallo, Domian. Hallo, Till. Dich. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir ist momentan so ein bisschen viel Sorge da. Also jetzt gerade konkret, also Einschlafstörungen wie auch schon die letzten Nächte, dass ich also keine Nacht mehr vor 3-4 Uhr einschlafen kann. Also ein bisschen viel Angst momentan, dass das Ganze ist zurückzuführen auf einen, wenn man mal von vorne anfangen, auf einen Zeckenbiss, den ich mal vorherigen Sommer hatte, also so August, September 2008 rum. Hast du den damals als solchen gleich erkannt und behandelt? Ich habe die Zecke also gleich gesehen, noch am selben Tag. Also ich war da mit meiner Freundin an dem Badesee, an dem Waldstück war das in der Nähe, und habe da eben dann noch an dem Abend, als wir heimgekommen sind, haben wir uns eben abgesucht und da war die Zecke auch zu sehen. Mhm. Aber ich habe sie eben gleich abgemacht und ich war noch so auf dem Trichter, ja, wenn da sich nichts entzündet die kommenden Tage, dann muss man da auch nicht zum Arzt gehen. Ach so, gehen, ne? Und bist dann auch nicht zum Arzt gegangen? Ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil auch nicht so eine typische Hautreizung dann vorlag da an der Stelle. Und insofern habe ich ja mir dann auch keine Gedanken weitergemacht. So, ja. Wann hast du dann zum ersten Mal irgendwelche Symptome gespürt? Also die ersten Symptome, die kamen dann ziemlich heftig. Das war etwa einen Monat später. Also ich muss dazu sagen, dass dieser Zeckenbiss als solcher oder als Grund für meine Leidensgeschichte jetzt erst vor etwa 3-4 Wochen erkannt worden ist. Mhm. Und Ende September 2008 war das etwa. Da war ich in Hannover und habe da auf einer Messe gearbeitet und hatte da dann ziemlich plötzlich einen Kreislaufkollaps. Ja. Mhm. Und habe das Ganze halt einfach dann gedacht, ja, ein bisschen überarbeitet und nichts weiter und mir keine großen Gedanken gemacht. Und es ging dann eben so weit, dass ich dann doch da ins Krankenhaus in Hannover gekommen bin und dort einen Herzkatheter dann bekommen habe. Oh. Was natürlich dann doch ein ziemlicher Schock war, wenn man sagt, ja. Heftiger Eingriff auch, ne? Richtig, ja. Und dann so weit von zu Hause weg. Also ich komme aus Nürnberg und keine Familie, niemand da, und es war also schon hat dann auch ziemlich Spuren hinterlassen. Also ja. Lass uns noch mal jetzt eben einen Bogen direkt nach jetzt in die Gegenwart schlagen. Das genau. ist vor kurzem erst diagnostiziert worden, dass das alles mit der Zecke zusammenhängt. Was sind deine Hauptbeschwerden zurzeit? Du hast von dem Einschlafen gesprochen. Aktuell sind eben diese starken Schlafstörungen, ja, dann häufig natürlich dementsprechend auch Gereiztheit, ja, also ich bin wirklich nicht mehr so gelassen und so ausgeglichen, wie ich sonst eigentlich immer war, und sind sehr starke Angstattacken häufig auch dabei, ja, also die aus heiterem Himmel kommen, sodass man nachts dann wirklich hochschreckt, aus schlimmsten Albträumen, so wie ich sie vorher eigentlich auch nie kannte. Ja. Und vor allem, dass dann so starkes Herzstolpern dabei ist, Atemnot, und also das war mir vorher wirklich völlig fremd in dem Maße, ja. Mhm. Also das waren auch nie so gewöhnliche Albträume, sonst war wirklich immer ganz schlimm, wo immer irgendwas mit Tod im Vordergrund stand. Kann man sagen, dass das hauptsächlich dann psychische Beschwernisse sind, kombiniert mit solchen, natürlich damit mit dem Herzstolpern, aber das sind in erster Linie das psychische Dinge sind. Also ich muss sagen, ich bin seit einigen Jahren jetzt auch schon in psychotherapeutischer Behandlung, bin jetzt auch kurz davor, die erfolgreich abzuschließen. Ja. Hatte also immer wieder mal so psychische Beschwerden. Das Ganze hat sich aber auch in Wohlgefallen aufgelöst, und es war eigentlich gerade der Fehler, dass man immer nur auf die psychische Schiene geschaut hat. Genau, da wollte ich gerade hinaus, wenn es auf die Zecke zurückzuführen ist. Ja, sind es ja biochemische Dinge, die da durcheinander gekommen sind, richtig, die dann auf das Gehirn sich niederschlagen und offensichtlich dann so bemerkbar machen, wie du es gerade geschildert hast. Richtig, genau. Kann man denn jetzt, nachdem man weiß, was die Ursache ist, kann man denn da überhaupt nach so langer Zeit medikamentös noch was machen? Ja, also ich bin jetzt da in Behandlung bei einem Professor in Erlangen auch, der sich auch spezialisiert hat auf die Borreliose, speziell auf die Forschung. Mhm. Und wir haben heute erst telefoniert und er hat ihm gesagt, man kann gegen vorgehen, also das Ganze würde dann mit einer Infusionstherapie behandelt werden, die jetzt dann drei, vier Wochen jeden Tag dann durchgeführt werden müsste. Ja. Und also die Chancen, auch jetzt bei schon so einer chronischen Erkrankung, also in dem Stadium sagt man, dass es schon chronisch ist, von den Beschwerden her, sagt man, dass es auch wieder weggehen könnte, die Borrelien zumindest, diese Bakterien wieder weggehen könnten. Aber diese nervlichen Beschwerden, die ich momentan habe, diese Nervenschmerzen, diese Lähmung im Gesicht immer wieder, diese Stechen in der Brust und sowas, was ich auch... Da wollte ich nämlich jetzt drauf hinaus, weil du gerade hauptsächlich die seelischen Schwierigkeiten geschildert hast, also Angstzustände, Schlaflosigkeit. Du hast auch Lähmungen, auch klar somatische Dinge, also Lähmungen im Gesicht hast du. Richtig, ja. Also ich hatte das letztes Jahr im Winter schon mal, da ist dann so ein ganz stark, also gerade mit dem Wetterwechsel so vom Herbst zum Winter, als dann so die erste Kältewelle kam, hat das wirklich ganz intensiv, dass da dann so richtig starke Druckschmerzen im Gesicht erst waren und dass das Ganze dann irgendwann, also dass ich dann in der linken Gesichtshälfte nicht mehr so stark empfunden habe wie in der rechten, dass das Gesicht auch warm geworden ist irgendwie. Und wie ist es denn mit dem gesamten mit der gesamten körperlichen Stabilität? Ist die auch eingeschränkt? Also es ist, ich war früher doch schon stabiler und körperlich ja insgesamt habe ich mehr ausgehalten. Ja. Also ich habe wirklich jetzt auch die letzten eineinhalb Vierteljahre so wahnsinnig abgebaut, so konditionsmäßig, auch von der Motivation her. Also ich brauche sehr viel Schlaf und habe trotzdem oft das Gefühl, auch wenn ich 10 Stunden geschlafen habe, dass ich gar nicht geschlafen habe. Was machst du denn vom Beruf oder kannst du gar? Ich bin Student, ja. Ich studiere und mein Studium gefällt mir auch wirklich sehr gut. Was studierst du? Ich studiere Spanisch und Islamwissenschaft, also in der Orientalistik. Mhm. Also Islamwissenschaft ist immer so ein Reizwort für viele, ja. So, das heißt, dich hat eine Zecke gebissen, man hat dich lange fehlbehandelt, jetzt ist schon viel im Körper passiert. Es gibt diese Therapie, die der Professor dir da vorgeschlagen hat. Willst du die angehen, diese Therapie? Ich muss sie angehen, weil sich sonst meine Beschwerden auch noch verschlimmern könnten. Also ich weiß jetzt, ich bin ja jetzt auch kein Fachmann, aber ich habe dann halt natürlich auch so Horrorvorstellungen, was ist, wenn dann irgendwann, jetzt wo das Nervensystem schon befallen ist, wenn ich dann irgendwann mal im Rollstuhl lande oder so. Die Gefahr besteht, glaube ich, ne? Es ist, glaube ich, möglich. Also ich denke, man kennt es ja aus prominenteren Fällen. Mhm. So Bastian Schweinsteiger oder so hatte ja, glaube ich, auch mal da was mit Borreliose. Und es ist halt insgesamt noch so ein Thema, das von vielen Ärzten wohl noch unter den Tisch gekehrt ist. Definitiv. Also ich hatte hier auch schon einige Gespräche mit Menschen, bei denen das sehr spät erkannt wurde, die extrem schwer erkrankt sind. Ja. Aber da war es noch viel später erkannt worden als bei dir. Das hörte sich schon sehr ernst an. Also würde ich dir dann auch auf jeden Fall raten, alles zu machen, was dir da dieser Fachprofessor da rät und wenn er sich damit auskennt. Ja, man fühlt sich vor allem nicht so richtig ernst genommen. Ja, also wenn man jetzt dann so auf die letzten Monate zurückblickt, das war immer so, zier dich nicht so, es ist doch nichts rausgekommen. Also ich bin da wirklich von Pontius zu Pilatus gelaufen und habe alle möglichen Ärzte abgeklappert und nie ist da irgendwie was rausgekommen. Ja gut, aber jetzt ist es ja raus und das ist gut und jetzt ist es diagnostiziert. Da bin ich sehr froh drüber. Genau, und das nehmen wir alle auch ernst, weil die Erkrankung ist ja nun doch mittlerweile sehr, in den letzten Jahren sehr durch die Medien gegangen und alle sehen sich ja eigentlich im Sommer auch vor, aber dennoch kann das passieren, dass man gebissen wird. Richtig, ja. So, Till. Ja. Jetzt wünsche ich dir, dass du diese Therapie bald anfangen kannst und dass sie vor allen Dingen auch wirkt. Das hoffe ich auch. Und dass dieser schlimme Spuk dann ein Ende hat oder sich zumindest sehr, sehr reduziert. Und Dass nichts bleibt, genau. Ja, das wünsche ich dir von Herzen. Ich danke dir. Mein Lieber, alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für Heute in der Technik Mandy Pietschmann und Axel Dühlmann. Und morgen heißt unser Thema Rotlichtmilieu. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die im Rotlichtmilieu arbeiten, Huren, Bordellbesitzer und so weiter, die im Rotlichtmilieu verkehren, die Opfer des Rotlichtmilieus wurden und gerne mit Leuten, deren Partner sich den Kick im Rotlichtmilieu holen. Ab 0 Uhr morgen könnt ihr anrufen unter 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns rund um die Uhr domian@wdr.de. Und um 1 sind wir morgen da. Ich hoffe pünktlich. 1 Uhr Radio, 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht. Bis dann. Ciao.